Deutschlandfunk Kultur Interview. Das blaue Wunder. Auf der einen Seite bezieht sich dieser Ausdruck auf die vielleicht berühmteste Elbbrücke in Dresden. Auf der anderen Seite spielt er an auf Blau als Farbe der AfD. Auf jeden Fall hat das blaue Wunder heute Premiere in Dresden. Und mit einem der Autoren habe ich für Studio 9 gesprochen. Ich wollte von Thomas Freier wissen, was ihn gereizt hat an der Auseinandersetzung mit rechts auf der Bühne. Wir setzen uns mit dem, was die rechte Bewegung sagt, auseinander. Das heißt, wir haben für das Stück ein blaues Buch erfunden, in dem wir Zitate aus AfD-Wahlprogrammen aus den verschiedenen Ländern, auch aus dem Europawahlkampf und aus Interviews, Aussagen von AfD-Politikern nehmen und versuchen, die auf der Bühne ernst zu nehmen. Das heißt, umzusetzen, was da steht. Umsetzung bedeutet konkret was? Umsetzung bedeutet, dass wir 8 Leute auf hohe See schicken, auf ein Schiff. Das ist unser imaginärer Ort für eine Reise. Und es werden Dinge, die in dem Wahlprogramm gefordert werden, umgesetzt, zum Beispiel der Ausstieg aus dem Euro. Kann man und darf man tatsächlich aus ein paar Zitaten ein bedrohliches Szenario entwickeln? Ist das legitim? Es geht nicht nur um ein paar Zitate. Das ist etwas, was ich fast von Anfang an, wenn diese Partei durchzieht, dass über diese Aussagen, über diese Forderungen, die es gibt, sich ein sogenannter vorpolitischer Raum verschiebt. Das heißt, die Diskussion verschiebt sich in Richtung rechts. Und am Anfang stehen meistens die Worte, aus denen werden dann Taten. Das sieht man zum Beispiel an der erhöhten Gewalt gegen Asylunterkünfte, dass diese Worte nicht einfach nur blöde Bemerkungen sind oder abgetan werden können, sondern dass man die ziemlich ernst nehmen muss. Wenn heute die Premiere in Dresden ist, dann reden wir über Pegida und dann reden wir darüber, dass bei der sächsischen Landtagswahl am 1. September die AfD stärkste Kraft werden könnte und womöglich auch in der Folge Regierungsverantwortung übernimmt. Kann die Wirklichkeit ihr Bühnenszenario womöglich noch toppen? Das ist in den letzten Jahren immer wieder passiert, auch bei Arbeiten, die ich gemacht habe, dass man zurzeit nicht hinterherkommt hinter dieser Geschwindigkeit, die es gibt. Ich habe einmal, das war auch in Dresden, zusammen mit Tilman Köhler ein Stück gemacht über den NSU-Komplex und auch da waren die Enthüllungen, die es gab während unserer Probenzeit, so viel schneller wie unsere Fiktion. Das ist immer die Gefahr, weil es eben auch Theater ein länger währender Prozess ist. Nicht in Sachsen, aber in Thüringen sind Sie aufgewachsen. Auch dort wird im Herbst gewählt und die Rechte hat mit Björn Höcke einen Vertreter, der sich immer wieder in die Schlagzeilen bringt. Was macht die Rechte im Osten so stark? Ich glaube, dass es ein höheres Frustpotenzial gibt. Ich glaube, das hat sehr viel mit diesen Erfahrungen aus der Nachwendezeit zu tun, dass fast 80% der Menschen, der in der Zeit der frühen 90er entweder den Job verloren hat oder den Job wechseln musste. Das ist tatsächlich ein Kollektivtraumata, was da stattgefunden hat. Und ich glaube einfach die Erfahrung, dass es wenig Sicherheiten gibt. Und Zunahme des Neoliberalismus und auch der Einführung über Hartz IV ist diese Gefahr des sozialen Abstiegs sehr viel größer geworden. Deswegen findet man auch unter den AfD-Wählern eher weniger die Leute, die bereits unten angekommen sind, sondern vor allem die Leute, die Angst haben vor einem Abstieg. Wie sieht die Gegenbewegung zur Rechten bei Ihnen aus? Sie geben den Kritikern ja auch auf der Bühne das Wort. Ja, ich glaube, das ist ein sehr zentraler Punkt von unserer Aufführung, dass wir gemerkt haben, dass natürlich auch in Dresden Pegida nicht spurlos an den Leuten vorbeigegangen ist und es immer mehr Vereine, Bewegungen, Demonstrationen dagegen gibt. Und das wird bei uns im Stück, die werden alle zu Wort kommen und tatsächlich ihre Erfahrungen im Umgang mit Rechten oder auch mit Polizei auf der Bühne kundtun. Und das ist wie eine Art Sammelbecken dann, diese Aufführung. Was erwarten Sie an Reaktionen? Also wir haben uns bis jetzt vor allem mit unseren Inhalten beschäftigt und wollen eigentlich keinen gezielten Skandal auslösen oder so. Wir waren sehr nah dran, mit unserem Stück sehr, sehr klar zu bleiben und sehr genau zu bleiben. Wir haben sehr viel dran gearbeitet, haben jetzt auch während der Probenzeit sehr viel noch verändert. Es sind immer wieder Texte weggefallen, Texte dazugekommen. Das ist unser Hauptaugenmerk. Mit allem anderen können wir dann auch umgehen. Wappnen Sie sich gegen eine Strategie von rechts, Ihr Stück zu skandalisieren? Ich glaube, dass die Skandalisierung nicht nur von rechts kommen muss. Das ist, glaube ich, die erwartete oder erwartbare Reaktion. Aber ich glaube, man muss sich auch darauf einstellen, dass die Reaktionen von anderen Seiten auch sehr stark sein werden. Inwieweit? Ich glaube, diesen Skandal in dieser Inszenierung zu suchen, diesen Versuch gab es schon mal in der Zeit mit einem Vorabdruck oder mit einem Artikel. Von der Seite habe ich es eigentlich nicht erwartet. Gleichzeitig sitzen wir natürlich auch zusammen und überlegen, wie wir dann mit etwaigen Störungen umgehen oder so. Aber verraten wollen Sie es noch nicht, wie es aussieht, die Strategie? Nein, natürlich nicht. Das Blaue Wunder von Thomas Freier und Ulf Schmidt wird heute am Schauspielhaus in Dresden uraufgeführt. Weitere Aufführungen für die Zeit nach dem 2. Februar sind geplant. Herr Freier, haben Sie Dank. Gern.